Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Love. Lässig. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Und damit einen schönen Montagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Heute mit einem der bekanntesten DJs und Musikproduzenten der Welt. Seit fast 30 Jahren ist er in der Branche, hat nie enttäuscht und eine irre große Anzahl an Fans. Armin van Buuren, heute eine Stunde lang bei uns an den Plattentellern. Los geht's jetzt im Club-Ding mit Claudia H. Seasons von der Secret Weapons 17 vom Label Inner Visions. Die sind ja so ein bisschen bekannt für ihre handverlesenen Releases. Und dieser Track, der ist fluide, der rollt so ein bisschen wellenartig. Und da gibt's auch einen Grund für. Der Track versucht nämlich so ein bisschen die wechselnde Energie, die über einen Dancefloor rollt, einzufangen. Haben sie ganz gut geschafft, finde ich. Außerdem gibt's Heva Jara danach für euch mit Bali, Smoky Dancefloor Bliss, eine schöne Mischung aus Tech House, Afro House und Funky House. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. We'll be right back. Nora Ampur mit Polar Lights, eine Deep House-Nummer von der Schweizer Ikone Queen auf Deep House für den Auftakt. Graumann und Adam Yetim habe ich jetzt für euch mit Stop Talking aus der 4 to the Floor 40. Perfekt für ein Warm-up oder Cool-Down nach einer langen Feiernacht. Diese Nummer ist am 6.12. rausgekommen. Und Vince Versa direkt danach mit Get Up. Schöner Deeper, schöner Darker, schöner Club-Track für eine lange Clubnacht. Perfekt für die dunkle Jahreszeit. unser Ding. Club der DJ Mix. Feel that bass? I like it like that. Okay. Tonight. Pussy popping and twerking, but you in this bitch tonight. there's something wrong with doing that. When you in your 20s, you supposed to pussy pop, twirl, fuck strangers, all that shit. That's what the fuck you supposed to do. Secret Weapon Nummer 17, die ist am Freitag erschienen. Der Track ist von dem Hoover Sound der frühen 90er Jahre, so ein bisschen Rave-kulturell inspiriert. Kommt auch ganz gut rüber. Außerdem Auna und Right Now direkt danach für euch. Ebenfalls von der Floor to the Floor Nummer 40. Ist ja immer so eine Sammlung von 4 Tracks, die unter bestimmten Gesichtspunkten kuratiert werden und als EP dann released werden. Das Label beschreibt diesen Track passend als, ich zitiere jetzt mal, stellt euch vor, ihr schaut einen Film und dieser Track läuft in einer Szene, in der der Bösewicht auf der Bildfläche erscheint. So, also wie gesagt, der übernächste Track, der läuft und da stellt ihr euch das mal vor und dann guckt ihr mal, ob es passt. Ding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Unser Ding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. A mí nada más me mata Dios. A mí nada más me mata Dios. A mí nada más me mata Dios.

Haben wir losgelegt mit Soul You Want Papiro, inspiriert vom Vintage House, gespickt mit Latin Beats. Am Freitag ist das Ding rausgekommen. Dann habt ihr Jesus Fernandez gehört mit Guyabu. Das ist so ein bisschen Afro-Latin Club Essential. Der Track wurde schon von Ugel für eins seiner Sets gepickt. Definitiv also auch Ohrwurm-Potenzial und wirklich prägnante Tribal Drums. Und dieser Song, ja, der hat einen Special Vibe, muss man wirklich sagen. Zu Recht bei uns in der Show gewesen. Der vorletzte Track war Flashmob mit Auxilian und Danger mit Serious. Das ist, wie gesagt, Flashmob at its finest mit Peak Time House. Und der, den ihr jetzt gerade gehört habt, das war von Nick Rod Brito mit Santori. Das sind energetische Grooves, wie ich finde. Bisschen schöne Dynamic Passions. Baut sich alles zu so einem iconic Track auf und ist wirklich sehr satisfying. Auch insbesondere der Drop, um mal so energielos zu werden. Apropos Energie, die haben wir in den nächsten 60 Minuten für euch. Von dem bekanntesten DJ und Musikproduzenten der Welt. Von ihm, der fast seit 30 Jahren in der Branche aktiv ist. Und von ihm, der, na, also mich zumindest noch nie enttäuscht hat, Armin van Buuren mit seiner wöchentlichen YouTube-Show A State of Trance. Da erreicht er Millionen von Menschen. Und diese Woche bringen wir ihn ins Radio vom Clubding. Er liefert jetzt die nächsten 60 Minuten für euch. Viel Spaß dabei. Larger than life. get lost and found in the moment. Got a feeling you're the Holy Grail. Got a taste of heaven when I'm with you. I'm never letting go of you now. You got a touch of magic, it lingers in your hands. What's the secret potion? Come out of your demand. You got that mystic feeling, makes me go insane. What's the secret potion? Come out of your demand. You got me high, make me rise. Got me high, love you. Got me high, make me rise.

'cause you're so